Fünfter Auftritt. Saladin und Sita. Ganz sonderbar. Geld, Sita, muss mein Assad nicht ein braver, ein schöner junger Mann gewesen sein? Wenn er so war und nicht zu diesem Bilde der Tempelherr vielmehr gesessen. Aber wie hast du doch vergessen können, dich nach seinen Eltern zu erkundigen? Und insbesondere wohl nach seiner Mutter. Ob seine Mutter hierzulande nie gewesen sei? Nicht wahr? Das machst du gut. Oh, möglicher wäre nichts. Denn Assad war bei hübschen Christendamen so willkommen, auf hübsche Christendamen so erpicht, dass einmal gar die Rede ging. Nun, man spricht nicht gern davon. Genug, ich hab ihn wieder, will mit allen seinen Fehlern, mit allen Launen seines weichen Herzens ihn wieder haben. Oh, das Mädchen muss ihm Nathan geben, meinst du nicht? Ihm geben? Ihm lassen? Allerdings, was hätte Nathan, sobald er nicht ihr Vater ist, für Recht auf sie? Wer ihr das Leben so erhielt, tritt einzig in die Rechte des, der ihr es gab. Wie also, Saladin, wenn du nur gleich das Mädchen zu dir nimmst, sie nur dem unrechtmäßigen Besitzer gleich entzögest? Täte das wohl Not? Not nun wohl eben nicht. Die liebe Neubegier treibt mich allein, dir diesen Rat zu geben. Denn von gewissen Männern mag ich gar zu gern, sobald wie möglich wissen, was sie für ein Mädchen lieben können. Nun, so schick und lass sie holen. Darf ich, Bruder? Nur schone Nathans. Nathan muss durchaus nicht glauben, dass man mit Gewalt ihn von ihr trennen wolle. Sorge nicht. Und ich muss schon selbst sehen, wo Al-Hafi bleibt.